Der Nationale Demokratische Kongress Ghanas schickte am 24. Mai dem Genossen Kim Jong-un zu seiner Wahl zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas einen Blumenkorb.